haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute eine fotogene Leiche. Mein neuer Klient bat mich in die Wohnung seines Vaters. Er klang aufgeregt und erzählte mir, dass sein Vater außer einer Münzensammlung nur eine Menge Müll hinterlassen hatte. Ich fragte ihn, weshalb ich mir den Müll ansehen sollte, und er meinte, weil er mich dafür bezahlen würde. Was natürlich ein gutes Argument war. Die Wohnung befand sich in einem älteren Mietshaus, das sehr gepflegt wirkte. Herr Endrian sah geschafft aus. Unglaublich, was sich in einer Wohnung alles anhäuft. Ich habe für das Inventar alles, was brauchbar ist, in einem Zimmer untergebracht. Aha. Der Rest füllt 3 Zimmer. Woran ist Ihr Vater gestorben? Er litt einen Herzinfarkt. Aha. Es ging ihm in den vergangenen Jahren gesundheitlich nicht sehr gut, aber sein Tod kam dennoch überraschend. Ein natürlicher Tod und eine Menge Unrat, den es zu entsorgen gibt. Das ist nichts für Philip Maloney. Ich habe etwas gefunden, das mich ziemlich schockiert hat. Ältere Menschen entwickeln manchmal eine Vorliebe für ungewöhnliche Hobbys. Es sind Fotos. Hier, ich habe sie kopiert. Eine fotogene Leiche. Mein Vater hat die Fotos in einem Umschlag unter einem Koffer versteckt. Glauben Sie, dass das echt ist? Es sieht auf jeden Fall ziemlich realistisch aus. Kennen Sie die Frau auf dem Foto? Woher sollte ich sie kennen? Na, Ihr Vater könnte sie erwähnt haben. Wir haben nie über so etwas gesprochen. Ich ging davon aus, dass er aus gesundheitlichen Gründen kein Verlangen mehr hatte. Jedenfalls hat er einmal so etwas angedeutet, als er betrunken war. Das Verlangen spielt sich im Kopf ab. Egal. Das hier hat nichts mit Sex zu tun. Die Frau ist ganz offensichtlich erwürgt worden. Das sieht man an der blauen Zunge. Und was sehen Sie in Ihren Augen? Sie hat sie geschlossen. Oder jemand hat sie ihr geschlossen. Worauf wollen Sie hinaus? Es sieht alles arrangiert aus. Auch der Rock, der auf der linken Seite hochgerutscht ist, haargenau da, wo man das hübsche Tattoo auf dem Bein sieht. Sie glauben, dass alles nur gestellt ist? Das könnte die Karte erklären. Was für eine Karte? Eine Visitenkarte einer Modelagentur. Sie lag zwischen den Fotos. Haben Sie die Agentur angerufen? Sie existiert nicht mehr. Womit wir bei meinem Auftrag angekommen wären. So ist es. Ich möchte Gewissheit, dass diese Fotos nur gestellt sind. Und wenn ich das Gegenteil herausfinde? Dann möchte ich wissen, wer diese Frau war und ob mein Vater sie ermordet hat. Es war nicht allzu schwierig herauszufinden, wem die nicht mehr existierende Modelagentur gehört hatte. Reto Anlicker war ein Mann mit einem imposanten Bierbauch, der in einer winzigen Wohnung in Grünwil lebte. Er offerierte mir einen Whisky, was unsereins zu schätzen weiß. Naja, irgendwann gibt man es auf. Und dann gibt es kein Halten mehr. Zuerst sind es 10 Kilo, dann 20. Und wenn es erst 30 sind, gibst du endgültig auf. Man muss entweder weniger trinken oder weniger essen, habe ich gelesen. Ja, genau da liegt das Problem. Ich esse für mein Leben gern. Also durchaus gesund und mediterran, aber auch Pizza. Ich kann nicht anders. 3 bis 4 Mal in der Woche muss ich eine Pizza essen. Sie haben vor 10 Jahren junge Frauen vermittelt. Das klingt, als ob ich ein Zuhälter gewesen wäre. Mich interessiert diese Frau hier. Die kenne ich nicht. Sie hat für Sie gearbeitet. Ja, dann würde ich mich an Sie erinnern. Was sind das für miserable Fotos? Hat die ein Amateur gemacht? Woran erkennen Sie das? Am Licht. Man erkennt es immer am Licht. Mit Licht kann man zaubern. Schauen Sie sich alte Stummfilme an. Greta Garbo. Der ganze Zauber liegt im Licht. Es gibt viele schöne Frauen, aber erst das Licht macht sie zu Göttinnen. Und diese Frau war keine Göttin. Sie ist hübsch, aber das genügt nicht. Sie ist nicht groß genug. Nein, das ist kein professionelles Modell. Wie kommt es, dass sie über Ihre Agentur gebucht wurde? Ja, das müssen Sie Daniel fragen. Wer ist Daniel? Daniel Stutz. Die Agentur lief nicht gut. Daniel wollte seine eigene Agentur gründen. Schließlich verkaufte ich sie an ihn. Er hat die Agentur unter demselben Namen weitergeführt. Aber 2 Jahre später folgte die Insolvenz. Die Frau hat für ihn gearbeitet. Das ist gut möglich. Daniel verstand nicht viel vom Modegeschäft. Er wollte etwas Alternatives aufbauen. Models für den Privatgebrauch sozusagen. Man konnte die Frauen für private Fotoshootings buchen. Ja, das war seine Idee. Hat aber nicht lange überlebt. Dieses ganze Modellbusiness ist ein Drecksgeschäft. Ich wollte etwas Seriöses machen. Jetzt arbeite ich in der Anzeigenabteilung einer Zeitung. Das ist Knochenarbeit. Eigentlich will niemand mehr in der Zeitung inserieren. Dabei erreicht man damit immer noch viel mehr Leute als online. Eine Zeitungsseite kannst du nicht einfach wegklicken. Du musst umblättern. Und genau in dieser Zeit speichert das Gehirn, was es gesehen hat. So funktioniert Werbung. Er durchforstete sein Handy nach Daniel Stutz und diktierte mir eine Adresse und eine Telefonnummer. Allerdings mit dem Hinweis, dass er seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Es gelang mir, ihn ausfindig zu machen. Auch er hatte sich radikal verändert. Die heiligen 3 Stufen sind eine alternative Kirche, die auf den Grundsätzen des Jonas von Almos basiert. Ja, ich interessiere mich weder für die 3 Grundsätze noch für den Herrn Almos. Sollten Sie aber. Seine Weisheiten sind global, phänomenal und zeitgemäß. Die Heiligen versprechen doch alle das Gleiche. Weltuntergang und Paradies für ein paar wenige. Jonas von Almos war ganz anders. Ein Visionär, ein Mann der Wissenschaft. Er hat das Ende der Dinosaurier studiert. Ein Meteorit hat ihn den Garaus gemacht. Das ist die gängige Theorie. Tatsächlich aber starben die Saurier aus, weil sie von Bakterien befallen wurden. Winzige Lebewesen, gegen die sie schutzlos waren. Genau das wird auch uns widerfahren. Schon heute gibt es Resistenzen gegen gewisse Bakterien. Das wird so weitergehen, bis wir alle tot sind. Aber Jonas von Allenmoos weiß, wie man sich vor den Bakterien schützt. Nein. Er sah voraus, dass wir alle sterben werden. Und dass dies gut ist, denn was nach dem Menschen kommt, ist viel schlimmer. Das ist immer so. Gibt es eine Revolution, wird es danach schlimmer. Gibt es einen Krieg, wird es danach schlimmer. Ich vermute, dass diese Kirche nicht sehr viele Anhänger hat. Einige hundert sind es schon. Mich interessiert die Agentur, die Sie vor einigen Jahren führten. Das ist vorbei. Ich bin geläutert. Erinnern Sie sich an diese Frau? Lorena? Oh, wie könnte ich sie vergessen? Lebt sie noch? Das weiß ich nicht. Ja, auf diesem Foto sieht sie ziemlich tot aus. Das war unsere Spezialität. Ja? Schöne, fotogene Leichen. Zuerst gab es nur eine Anfrage eines reichen Spinners. Sie sollte in mehreren Fotosessions als Leiche posieren. Uns hat das gefallen und so entstand die Idee. Ein Fotomodell, das eine Leiche spielt. Wir haben voll auf Retro gemacht. Die Kunden durften nur mit einer Polaroid-Kamera fotografieren. Sie hat das geliebt. Aber nach 2 Jahren hatte sie plötzlich genug und wollte nicht mehr. Wissen Sie, wo ich Lorena finden kann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit meiner Vergangenheit gebrochen. Wahrscheinlich ist sie verheiratet, hat 2 Kinder und kämpft mit jeder Kalorie. Mein Klient zeigte sich erfreut über die Neuigkeiten und suchte umgehend auf seinem Smartphone nach der schönen Lorena. Es dauerte eine Weile, bis er glaubte, sie gefunden zu haben. Sie sieht ihr auf jeden Fall sehr ähnlich, finden Sie nicht? Mit Sicherheit wissen wir das erst, wenn wir mit ihr gesprochen haben. Falls Sie überhaupt noch daran interessiert sind. Und ob ich das bin? Ich möchte wissen, weshalb mein Vater dieses Foto machte. Ist doch irgendwie krank. Haben Sie schon mal davon gehört, dass jemand so etwas macht? Es gibt so gut wie nichts, was Menschen nicht tun. Vor allem, wenn es darum geht, Triebe zu befriedigen. Vielleicht hat sich mein Vater in die Frau verliebt. Sie haben vermutlich Werbung gemacht, dass ihre Models als Leiche posieren. Mein Vater könnte das gesehen haben. Ich kann das herausfinden. Ich werde mit Lorena Jakob reden. Möchten Sie dabei sein? Ja, und nein. Entweder oder. Eher nein. Vielleicht sagt sie Dinge über meinen Vater, die mich erröten lassen. und ich hasse es, wenn ich vor einer Frau erröte. Als ich jünger war, bin ich ständig errötet. Das war nicht schön. Ich verzichtete darauf, ihn auf seine geröteten Wangen aufmerksam zu machen. Er suchte im Internet eine weitere halbe Stunde und fand schließlich zwei mögliche Adressen. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir ein Glas Whisky. Die erste Adresse entpuppte sich als Reinfall. Eine kleine, rundliche Blondine um die 60 passte ganz und gar nicht zu dem, was auf den Fotos zu sehen war. Dafür landete ich in einem Reiheneinfamilienhaus in Grünwil einen Volltreffer. Was wollen Sie von mir? Sind Sie die Frau auf diesem Foto? Weshalb möchten Sie das wissen? Ich bin Privatdetektiv. Ich möchte eine ganze Menge wissen. Hat mein Mann Sie engagiert? Weshalb sollte er das tun? Weil ich eine Affäre habe. Das klingt vielversprechend, ist aber nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Wenn Sie für einen meiner früheren Kunden arbeiten, dann richten Sie ihm aus, dass ich so etwas nicht mehr mache und er sich zum Teufel scheren soll. Das hat er bereits getan. Was? Er ist gestorben. Soll ich jetzt kondolieren? Erinnern Sie sich an den Kunden, der dieses Foto geknipst hat. Ich möchte mich an keinen von diesen Männern erinnern. Sein Sohn möchte wissen, weshalb sein Vater diese Fotos machte. Weshalb wohl? Er kann unmöglich so naiv sein, um nicht selbst darauf zu kommen. Haben Sie mehr als einmal für ihn posiert? Nein, auch wenn er danach noch einige Male bei der Agentur angerufen hat. Ich habe kurz danach aufgehört. Hatten Sie Angst vor ihm? Er war mir unheimlich. Die meisten dieser Fotosessions fanden in lockerer Atmosphäre statt. Es wurde rumgealbert und gelacht. Dieser Mann lachte nicht. Er zitterte vor Erregung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es war mit Sicherheit nicht das, was mein Klient hören wollte. Aber es machte mich neugierig. Ich besuchte noch einmal den ehemaligen Agenturleiter. Er hielt sich erneut in einer Kirche auf. Sie haben sie tatsächlich gefunden? Wie sieht sie aus? Lebendig und ansehnlich. Schön für Sie. Sie hat mir gesagt, dass sie nach diesem Auftrag aufgehört hat, weil ihr der Mann unheimlich war. Ach so, das war der. Sie erinnern sich an ihn. Er hat ständig angerufen und nach Lorena gefragt. Damals waren einige Männer verrückt nach ihr. Er aber war besessen. Hatte er nachgestellt? Nein. Er kannte nur ihren Künstlernamen. Alles lief über meine Agentur. Was wollte der Mann von ihr? Noch mehr Fotos. Noch realistischer. Noch toter. Eines Tages hatte ich genug und sagte ihm, dass ich die Polizei einschalte, wenn er nicht mit den Anrufen aufhört. Und das hat genützt. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ja. Vielleicht war er ja einschlägig vorbestraft. Das hätte mich nicht gewundert. Er sprach über Lorena, als wäre sie sein Eigentum. Wie lief das eigentlich ab mit den Fotosessions? Waren Sie dabei? Nur ganz am Anfang. Ah. Wir waren zu dritt. Es war immer ein Maskenbildner dabei. So fühlte sie sich sicher. Es gab nie Übergriffe. Lästig waren einzig die Kunden, die sich in Lorena verliebten. Es war an der Zeit herauszufinden, ob der Vater meines Klienten der Polizei bekannt war. Seit der unfähigste Beamte der Stadt für seine Unfähigkeit mit einem wie auch immer gearteten Urlaub belohnt worden war, traf ich im Polizeipräsidium immer wieder auf neue Gesichter. So auch diesmal. Was starren Sie mich so an, Maloney? Jeder hier kennt mich. Und Sie kommen mir auch bekannt vor. Arbeiten Sie nebenbei im Fernsehen? Ein Flirt mit einer Polizistin kann im Gefängnis enden. Möchten Sie dieses Risiko eingehen? Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt möchte ich nur eine Auskunft über den verstorbenen Herrn Endrian. Über Alexander Endrian liegt nichts vor. Keine Anzeige, nichts. Ich könnte im Darknet nachschauen. Sie tummeln sich im Darknet. Das ist die interne Bezeichnung für die Datenbank, in der wir Verdachtsfälle ablegen. Ist das nicht illegal? Sind Sie Datenschutzbeauftragter Maloney? Was muss ich tun, damit Sie sich im polizeilichen Darknet umschauen? Sie könnten das Fotobuch Die schönsten Auffahrunfälle kaufen. Es kostet nur 80 Franken. Das ist Wucher. Oh! ich sehe gerade auf dem Computer, dass der Zugang ins Darknet heute gesperrt ist. Also gut, gut, ich kaufe das Buch. Sie können die 80 Franken da drüben in die Box stecken. Und was ist mit dem Buch? Es erscheint voraussichtlich 2024. Und wann kriege ich die Auskunft? Auch 2024. Sie kriegen eine SMS auf Ihr Handy. War es das, Maloney? Tatsächlich erhielt ich wenig später die Nachricht, dass es auch in der inoffiziellen Datenbank keinen Eintrag über den Vater meines Klienten gab. Auf dem Weg zu meinem Klienten wurde ich von einem Mann aufgehalten. Bleiben Sie stehen, Sie sind mein Wähler. Ich kaufe nichts und ich will auch keine neue Krankenkasse. Genau darum geht es. Deshalb müssen Sie mich wählen. Ich interessiere mich nicht für Politik. Das sollten Sie aber. In Ihrem Alter kann es Ihnen genauso ergehen wie mir. Arbeitslos, ausgesteuert, hoffnungslos. Aber jetzt lasse ich mich in den Stadtrat wählen. Politiker können auch noch als alte Säcke Karriere machen. Ich werde Sie trotzdem nicht wählen. Merken Sie sich meinen Namen. Valentin Brack, der alte Sack, das ist mein Slogan. Er ist großartig. Ja, zweifellos. Aber ich muss jetzt weiter. Die Arbeit ruft. Genau darum geht es. Ich werde für Jobs sorgen. Jobs, Jobs, Jobs. Wählen Sie Valentin Brack, den alten Sack. Ich habe keine Ahnung, wo sich Politiker gegenseitig anstecken. Aber es gab garantiert ein Virus, das dafür sorgte, dass sie alle den gleichen Mist von sich gaben. Mein Klient schüttelte den Kopf, als ich ihm von den Spesen im Polizeipräsidium berichtete. 80 Franken für eine Auskunft, die keine ist? Immerhin wissen wir jetzt, dass es keine Anzeige gegen ihren Vater gab. Wir wissen jetzt aber auch, dass er nicht ganz richtig im Kopf war. So etwas kann vorkommen. Die Frau lebt und ihr Vater hat nach einer Weile aufgehört, nach ihr zu fragen. Weil er eine andere gefunden hat. Das kann gut sein. Ich habe Fotos einer anderen Frau gefunden. Noch eine fotogene Leiche. Sie müssen auch diese Frau finden. Das wird nicht einfach sein, es sei denn, ihr Vater hat auch bei diesen Fotos einen Hinweis hinterlassen. Auf der Rückseite steht ein Name. Daniel. Klingt auch eher nach einem Künstlernamen. Kann ich die Fotos sehen? Sie sind ziemlich verstörend. Es ist eine Menge Blut zu sehen. Ihr Vater wollte, dass es so realistisch wie möglich aussieht. Mir wurde schlecht bei dem Anblick. Am liebsten würde ich die Fotos verbrennen. Ich würde Sie nicht daran hindern. Aber da ist dieser eine Gedanke. Was, wenn es dieses Mal nicht gestellt war? Er hat die Fotos sehr gut versteckt. Es gibt im Bad hinter einem Möbel einen kleinen Hohlraum. Ich habe das Versteck eher zufällig entdeckt, weil mir ein Schraubenzieher runtergefallen ist. Ich kann versuchen herauszufinden, wer die Frau war. Wer sie ist, Maloney. Suchen Sie und finden Sie diese Frau. Es lässt mir keine Ruhe mehr. Er stand auf und kam wenig später mit einem Umschlag zurück. Darin waren ein Dutzend Fotos, die mit einer Sofortbildkamera aufgenommen worden waren. Es hätten Bilder eines Tatortes sein können und vielleicht waren sie das auch. Ich fuhr erneut nach Grünwil und besuchte Lorena Jakob. Sie war alles andere als erfreut darüber und ließ mich das auch deutlich wissen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ihr Klient sollte sich damit abfinden, dass sein Vater ein Spinner war. Möglicherweise ein gefährlicher Spinner. Das ist gut möglich. Sehen Sie sich die Welt an. Männer können hinreißend sein, aber es gibt auch jene Sorte, die alles zerstört. Mein Klient hat weitere Fotos gefunden mit einer anderen Frau. Und was hat das mit mir zu tun? Gab es ein zweites Model, das sich als Leiche fotografieren ließ? Amelie ist ab und zu eingesprungen, wenn ein Kunde auf eine üppigere Oberweite Wert legte. Benutzte Amelie den Künstlernamen Daniel? Nein. Sie nannte sich auch auf der Setkarte Amelie. War sie blond? Ab und zu. Ich war auch ab und zu blond. Bei Frauen ist das nicht ungewöhnlich. Hatte sie ein auffälliges Muttermal am Hals? Nein, sowas hätte sie wegschneiden lassen. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Nein, aber sie arbeitet immer noch in der Modebranche. Betreut junge Models. Fällt Ihnen zu dem Muttermal sonst noch ein Name ein? Vielleicht hat Daniel Stutz nach meinem Abgang andere Frauen für die Shootings engagiert. Es würde zu ihm passen, wenn er einer den Künstlernamen Daniel gegeben hätte. Das klang einleuchtend. Doch als ich ihn anrief, wollte er sich partout an keine Daniel erinnern. Dafür erinnert er sich an Amelie, die er aber für nicht besonders talentiert hielt. Ich besuchte sie in der Modeagentur, für die sie als eine Art Coach arbeitete. Die Mädchen haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sie schauen sich die Next Topmodel-Sachen im Fernsehen an, aber die Realität sieht etwas anders aus. Für die meisten reicht es nur für ein wenig Werbung und Versandhauskataloge. Haben Sie deshalb während Ihrer eigenen Karriere auch spezielle Dinge gemacht? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel als Leiche posiert. Ach so, das war spaßig. Sehen Sie, ich hatte für ein Model immer ein wenig zu viele Rundungen. Das ist die Abteilung Unterwäschemodel. Da waren diese Spezialaufträge eine schöne Abwechslung. Kannten Sie damals ein Fotomodell, das Danielle hieß? Ja, wir haben sogar eine Weile zusammen gewohnt. Das ging aber nicht gut. Sie nahm Drogen und verkehrte auch mit entsprechenden Typen. Was ist aus ihr geworden? Ich glaube, sie ist in die Drogenszene abgerutscht und irgendwann völlig von der Bildfläche verschwunden. Gab es ein auffälliges Merkmal an ihrem Körper? Also da fällt mir auf Anhieb nur ein, dass sie X-Beine hatte. Ach ja, und das Muttermal am Hals. Ich habe ihr gesagt, dass man das wegmachen kann, aber sie sagte, das sei ein Teil von ihr. Wo genau befand sich das Muttermal? Hier. Ah. Was ist mit Danielle? Hat man sie gefunden? Sie zeigte genau auf die Stelle, an der auch die Leiche ein Muttermal hatte. Ich verzichtete darauf, ihr die Fotos der vermutlich toten Danielle zu zeigen. Stattdessen fuhr ich ins Polizeipräsidium. Um einen alten Mordfall zu melden, hätten Sie auch das entsprechende Online-Formular herunterladen können. Kalte Fälle, in Anlehnung an die englische Bezeichnung Cold Case. Ich bevorzuge Menschen, auch wenn sie nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe sind. Ihre Beamtenbeleidigungen sind legendär, Maloney. Wir aber sind zeitgemäß. Man muss die Ressourcen richtig einsetzen. Dann versuchen Sie das mit Ihren reduzierten Ressourcen. So, um welchen Mordfall geht es? Danielle Monnot, geboren in Biel. Gestorben auf diesen Fotos. Ja, Fotos können gefälscht sein. Mit Photoshop könnte man aus ihnen einen jungen, attraktiven Mann machen. Das sind Polaroid-Fotos, die kann man nicht retuschieren. Ja, wissen Sie, wer den Mord begangen hat? Ja, aber der Mann lebt nicht mehr. Das ist schlecht. Tote kann man nicht vor Gericht bringen. Sie können nicht verurteilt werden. Dieser Fall ist kein Fall. Für die Angehörigen schon. Ja, aber wo ist die Leiche? Das weiß ich nicht. Keine Leiche und ein toter Mörder. Das ist kein kalter Fall, das ist ein eiskalter Fall. Priorität 18. Mit anderen Worten, niemand wird sich darum kümmern. Doch, aber erst, wenn Sie das Online-Formular ausgedruckt und danach ausgefüllt an uns zurückmailen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie das schaffen, Maloney. Ich fuhr zu meinem Klienten und erzählte ihm von meinem Verdacht. Er hörte betrübt und erschüttert zu und starrte dabei immer wieder auf die Fotos. Es ist grauenhaft. Wie konnte mein Vater bloß so etwas tun? Er hat sich in etwas hineingesteigert. Ich kann das nicht glauben. Was, wenn sie nur für ihn posiert hat? Sie war drogensüchtig und könnte auf 100 andere Arten gestorben sein. Ich habe die eine oder andere Leiche gesehen. Die Frau auf dem Foto ist tot. Vielleicht ließ sie sich freiwillig töten. So etwas kommt vor. Ich habe darüber eine Sendung gesehen. Es gibt über alles irgendeine Sendung. Aber Sie sollten sich damit abfinden, dass Ihr Vater ein Mörder war. Genau genommen ist er es erst, wenn man Ihre Leiche findet, oder? Das dürfte so gut wie unmöglich sein. Er hat die Fotos hier in der Wohnung gemacht. Er kann die Leiche außer Haus gebracht haben. Oder auch nicht. Möchten Sie mir etwas mitteilen, Herr Endrian? Im Keller? Was haben Sie im Keller gefunden? Da steht eine alte Truhe. Ziemlich groß und mit einem Schloss gesichert. Wir sollten uns die Truhe genauer ansehen. Ich kann nicht mehr. Mir wächst das über den Kopf. Könnte man nicht einfach diese Truhe entsorgen? Danielle hatte Eltern, Freunde. Ich habe eine andere Sendung gesehen. Über Gene und wie sie vererbt werden. Ich will kein Mörder werden. Die wenigsten Kinder von Mördern werden ebenfalls zu Mördern. Tatsächlich? Gibt es darüber eine Sendung? Es gibt kein Mördergen. Es gibt so etwas wie eine schlechte Ausgangslage. Aber es liegt an Ihnen, was Sie daraus machen. Ich werde diese Truhe nicht anrühren. Ich erklärte ihm, dass es dafür Spezialisten gab. Am nächsten Tag kamen sie und untersuchten und öffneten die Truhe. Und sie fanden die Überreste einer menschlichen Leiche. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten eine fotogene Leiche.